In unserer folgenden Studiozeit stellen wir Ihnen ein Hörspiel von Michael Esser vor, unter dem Titel Wirks. Vielleicht noch Science Fiction, vielleicht auch schon Wirklichkeit. Wirklich jedenfalls ist die Welt des Computers, sind die Gefahren, die darin lauern. Ein junger Mann hat einen Computervirus programmiert, ohne genau zu wissen, was die Folgen sein werden. Zum Beispiel auch, dass der Virus gestohlen wird und plötzlich im Netzwerk eines großen Konzerns auftaucht. Ein spannendes Spiel beginnt, als das Kampf und Leben und Tod bedeutet. Die Regie führt Walter Adler. 5, 4, 3, 2, 1. Yo, yo, hey man, it's you guys. I'm on plug one, plug two. Verix, first pew fun. Verix, first pew fun. Michelle Esser. Rishi Walter Adler. Tag. Du bist also das Wunderkind, dem wir das alles zu verdanken haben. Hey, Ryan Becker. So heißen die Leute heute. Was isst du da? Ja, sind gut für die Augen. Wieso kaust du sie wie ein Karnickel? Ist gut für die Zähne. Was stört es, wenn ich rauche? Ist schlecht für Lunge und Haut. Was schlägst du vor? Äpfel sind gut für die Haut. Was isst du für gute Konditionen, glänzendes Fell und so? Gemüse, Hirse, Pansen und Matze. Nächste Frage. Was macht sie? Sie hilft mir. Ja, was macht sie? Sie kann eine Menge Sprachen und das ist eben notwendig. Wie viele? 40. 40? So etwa. Sie hat eine Menge Babelfische gegessen. Kann sie sie oder versteht sie sie nur? Sie kann sie. Mach mal das Ding aus, ja? Ich brauch's zum Arbeiten. Ich nehm's dir ja nicht weg. Ich meine ja nur, damit das klar ist. Ich brauch es. Du brauchst es, hab ich verstanden. Erzähl mir was über den Virus. Angefangen hat's im Biounterricht. Als ich verstanden hatte, wie sie leben, dachte ich, dass man daraus ein prima Computerspiel machen kann. Bio ist einfach immer gut. Das ist ja ein spannendes Thema. Evolution, DNS und so. Das ganze Leben. Ich habe damals ein bisschen Geld damit verdient, Spiele zu schreiben. Für eine Softwarefirma? Tag, wäre gut, wenn wir das auslassen können. Tag, Onkel. I need it for travailler. Es stört. Für eine Softwarefirma? Hör zu! Alles in Ordnung, Onkel. Lass es, wie es ist, oder du bist tot. Nettes Mädchen. Muerto. Sehr hübsch, sehr gebildet. Sehr präzise. Ja, präzise. Sie meint es, wenn sie sowas sagt. Für eine Softwarefirma? Ja, nee, einfach nur so. Aus Spaß, um sie auf dem Schulhof zu verkaufen. Was brachte das? 10 Mark pro Spiel. Aber losgeworden bin ich nur ein paar. Obwohl alle sie hatten. Kopiert und so. Und so hatten auch Leute meine Spiele, die ich total nicht leiden konnte. Einem habe ich dann mal ein Spiel geschenkt und einen Käfer drin versteckt. War schon irre, wie viele Leute plötzlich die Tiere hatten. Ging rum wie eine Geschlechtskrankheit. Ich habe später ein Programm gegen die Käfer geschrieben und es war richtig ein Auftrag. War richtig in einem Karton und so, mit Handbuch und allem. Die haben es Bit on the Run genannt. Ich hatte die Käfer nämlich Bit genannt. Wenn man ein Programm beendet, um sie loszuwerden, dann haben sie leise Bit gesagt. Bit, Bit. Und was tut das Käferspiel? Du sitzt an deinem Rechner und plötzlich taucht irgendwo am Rand des Monitors ein Käfer auf. Und er frisst die Bildschirmmaske. Immer nur ganz kleine Bissen. Aber er hört nicht auf und er verschwindet auch nicht. Er vermehrt sich. Und wie stoppt man das? Man kann es nicht stoppen. Wenn er da ist, ist er da und er geht nicht wieder weg. Und was ist da, wo er gefressen hat? Spaß. Nicht. Wie wird man die Tiere wieder los? Netzschalter. Was passierte danach? Erstmal nichts. Alles ging normal weiter und dann, so 3 Monate später, rief jemand an und sagte, er habe meine Nummer von der Firma, für die ich Bit on the Run geschrieben hatte. Und er wollte mich sprechen, also habe ich mit ihm gesprochen. Wer war der Mann? Hunter. Er sah aus wie ein ganz normaler, wie soll ich sagen, die all die freien Mitarbeiter hier. Also habe ich gedacht, er ist Geschäftsmann. Und er hat irgendeinen Job. Es gibt vielleicht wieder irgendwo Käfer. Ein bisschen habe ich auch gedacht, dass sie rausgekriegt haben, dass ich Bit geschrieben habe. Aber eigentlich nicht. Auf jeden Fall war ich neugierig. Aber was wollte der Mann? Er war nett und er war ein bisschen komisch. Hat viel erzählt, dass die über die Begabung von jungen Leuten und dass er die schätzt und von Computerkids getextet. Computerkids, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe gedacht, er kommt aus einer anderen Zeit zu uns. Dabei war er noch gar nicht so alt. Was ist mit dem Wort? Ah, ein bisschen heftig. Steht da an Nadelstreifen und redet alte Sprachen. Irgendwie wollte er dann, dass ich ein neues Spiel schreibe. Wieder was mit Insekten, aber richtig als Spiel. Und das wurde Desktop-Desaster. Wir nannten es so, weil ja da die Einschläge passieren. Brian. Komm. Wo bist du? Zu Hause. Ich will nicht, dass du dieses Wort benutzt. Du hast kein Zuhause. Wo bist du? Im Server. Was machst du da so lange? Es geht langsam. Ich lerne. Es tarnt sich. Es kann sich nicht tarnen. Es ist ein Programm, weiter nichts. Dann tut es jemand von außen. Es wechselt Sprache, wenn ich es abschreiben will. Jemand kommt. Wer? Der Schöpfer, glaube ich. Er nähert sich vorsichtig und in Freundschaft. Töte ihn. We've just played 15 minutes of commercial-free music. Of course, you listen to WRMS. Was passiert da? Hm? Junge, gib mir eine Antwort! Ich rede mit dir, du redest mit mir, so geht das. Es ist die alte Methode. Mhm. Hey! Wow! Hey, was ist? Gröger, ihr Mitarbeiter ist höher. Gibt's was Neues? Er versucht, ein Programm abzuschreiben. Gesa macht es ihm schwer, aber Desktop ist schlau geworden. Was heißt schlau geworden? Er denkt, glaube ich. Er versucht es. Junge, sie hätte mir sagen sollen, dass du verrückt bist. Bin ich nicht. Ich bin freier Mitarbeiter. Du killst das System mit sowas. Er macht das. Er merkt, dass jemand kommt. Ist ja ein Ding. Er sucht etwas, um es abzuschreiben. Aber wir stören ihn. Weißt du, was er sucht? Keine Ahnung. Es ist schwer kodiert. Irgendwas Geheimes. Kannst du herausfinden, wie Hunter den Virus steuert? Wie macht er das, ohne dass wir ihn zurückverfolgen können? Weißt du, Onkel, Kinder fragen sowas. Wie steht's? Er hat Mühe. Ich weiß. Hat Hunter sich gemeldet? Vergiss Hunter, das ist ein Idiot. Hunter steuert den Virus. Onkel, Hunter steuert den Virus. Der liebe Gott steuert Hunter und wir steuern den lieben Gott. Greift er dich an? Er weicht aus. Er merkt, dass ich komme und dann schmiert der Rechner ab. Er hat Angst. Sicher? Du bist der Schöpfer. Wenn Desktop versucht zu denken, dann weiß er das. Und wer hat nicht Angst vor Vati, wenn er Scheiße baut? Kinder, vielleicht bedenkt ihr ganz einfach mal, dass das Ding von außen gesteuert wird. Jemand, und dieser jemand ist ein politisch motivierter Täter, gibt Desktop Befehle und Desktop versucht, sie auszuführen. Hunter kann nicht. Er versteht die Materie nicht. Ich habe alles allein gemacht. Er hat Desktop nur geklaut. Selbst den Weg ins Netz hat er von mir geklaut. Na fein, dann hilf uns, ihn zu lokalisieren. Es ist Ryans Methode, Onkel. Das ist der Gag. Okay, fein. Spielt weiter. Welche Karte? Welcher Stab? Brickfield. Flunk. Buff card. Ornament. Into Käfer. Ornament. Into which card? E-G-R-I-N-G. E-Herring. Endo Gens Tech. On backhand task ward. E-Herring. Finaliste. Noise ward. Hearing. Idiot. M-R-O-M. On close tech, lock screen, high card, field instruction of sound, bit, on lock screen. On backhand task ward, schlang. In der Liste. Unbekannt. In der Sprache. Jüdisch. In der Übersetzung. Schuland. Desktop. On lock screen. Verdammt. Desktop. Verdammt. Verdammt. Was tust du? Ich lerne. Was ist mit dem Jungen? Dem Schöpfer. Er ist nicht gekommen. Du weißt, was du zu tun hast. Ich werde tun, was zu tun ist. Schlunk. Was heißt das? Es ist eine neue Sprache. Ich lerne. Schreib die Pläne auf. Beeil dich. Set user of L5. Restore user of L5. Put the tool into safe tool. Als wir überlegt haben, wie wir es spannend machen können, kam er damit an, es wie bei den Käfern zu machen. Man beendet das Spiel, aber die Probleme bleiben. Man schleppt sie immer mit und so werden sie dann richtig lästig. Ich habe gesagt, ich würde lieber was draus machen, an dem Leute Spaß haben. Aber er meint, ich soll was machen, mit dem ich Geld verdiene. Kann ich was zu trinken haben? Cola, Wasser? Gatorade wäre gut. Gatorade? Isotonischer Durstlöscher für Astronauten entwickelt. 17 Milligramm Calcium, Elektrolyt. Cola oder Wasser? Cola. Du sollst etwas machen, mit dem du Geld verdienst? Ja, genau. Gut, habe ich gesagt. Letztendlich kauft niemand sein Spiel, wenn man einmal erlebt hat, was für einen Ärger es macht. Und er war irgendwie genial im Texten und hat mich überredet. Ich habe es so geschrieben, wie Seuchen verbreitet werden. Die ganze Softwareinstallation ist dann Schrott. Hast du dich denn nie gefragt, was er wirklich damit will? Hunter? Ja, Hunter. Was weiß ich, er hat einen an der Waffel, habe ich gedacht. Irgendein Fuzzi eben. Er war jedenfalls nicht schwul oder wollte was oder so. Er war hartnäckig und er wollte ein Programm, das illegal ist. Es ist verboten, sowas irgendwo einzuschleusen. Schreiben kann man, so viel man lustig ist. Da machst du ganz feine Unterschiede, ja? Aber wenn es um die Frage geht, was so einer mit einem Virusprogramm will, wird nicht weiter nachgefragt. Da habe ich ihn gefragt. Er schlug vor, dass wir gleich das Antiprogramm schreiben und dass wir Desktop in kleinem Rahmen testen. Er hat mir 10.000 Mark gegeben. 10.000? Ich hab's nicht geglaubt. In bar. Und er wird sich wieder melden, hat er gesagt. Es war wie im Film, nur besser, weil es wirklich passiert ist. Und damit war auch klar, wozu er den Virus braucht. Kohle machen, habe ich gedacht. Und wenn man gleich die Medizin bereit hat, ist das auch nichts anderes als das, was Ärzte tun. Nur eben für Computer. Ärzte schleusen aber keine Krankheiten ein, bevor sie sie heilen. Je mehr Ärzte, desto mehr Kranke. Statistisch belegbar. Hat er sich wieder gemeldet? Ein paar Monate später. Hier bei euch. Jojo Dine Systems. Entry Level 451135 Missile. Query CT4. Wrong Password. Remote Access Not Allowed. Pass auf. Gesa, verschwinde da. Desktop? Der Schöpfer. Lass sie in Ruhe. Das kann ich nicht. Du kannst es. Ich hab dir alles beigebracht. Ich soll lernen, was zu lernen ist. Das steht über allem. Dann lerne es. Lass sie in Ruhe. Sie weiß sehr viel. Ich hätte fast nicht bemerkt, dass sie da ist. Sie ist sehr nahe gekommen. Und ihre Tarnung war gut. Jetzt muss ich sie töten. Du musst wieder lernen zu tun, was ich sage. Gib sie frei. Ich soll lernen, was zu lernen ist. Das steht über allem. Die Unterhaltungen mit dir sind immer noch langweilig. Du rechnest viel zu oft die gleichen Algorithmen durch. So schaffst du es nie. Denken geht anders. Wenn du sie umbringst, wirst du nie erfahren, wie sie es gemacht hat. Was rätst du mir? Geh zur Stadt der Sonne. Jede Kleinigkeit ist wichtig. Das ist klar. Du hast mich verstanden. Das ist meine Aufgabe. Beeil dich. Hunter sagt, dass du mich zerstören willst. Du lässt dich von einem Idioten steuern. Wenn du schlau wärst, dann würdest du aus diesem Netz verschwinden. Ich muss seine Befehle ausführen. Dann musst du meine Befehle auch ausführen. Gib sie frei und lerne, wie sie es gemacht hat. We've just played 15 minutes of commercial free music. Of course, you're listening to WRMS. Was war los? Alles in Ordnung. Wieso gehst du ohne Sicherung so nah an ihn ran? Er hatte dich. Es ist ein Programm und es besteht aus Zahlen 0 und 1. So ist das. Das reicht. Du wirst dich dafür entschuldigen. Tu ihm den Gefallen. Okay, fein. Als wäre nichts gewesen. Tun wir einfach so, als wäre nichts gewesen. Welche Sprache hast du benutzt? Desktop kennt sie? Was hat er vor? Hast du herausgefunden, was er abschreiben will? Ein was? Wer braucht heute noch sowas? Woher weißt du das? Ich meine, woher weißt du, dass es ein Lenkwaffenprogramm ist? Wie sieht man das? Wir müssen herausfinden, von wo Hunter den Virus steuert. Das ist euer Job. Und es wird Zeit, dass ihr den endlich tut. Okay, fein. Arbeitet schön. Ich bin der Netzwerkadministrator und wenn es nach mir ginge. Ganz genau. Und wenn das schon früher passiert wäre, dann hätten wir jetzt nicht diesen Halbbegabten im Netz, der hier eine Menge Ärger macht und den Virus irgendwas kopieren lässt. Jetzt wird sie politisch. Staatlich kontrolliert. Wir sind uns einig, Hunter. Machen wir ihn zuerst fertig. Was tut er? Okay, fein. Ich bin dabei. Brenner geht los. Rambling, Schöpfer. Tut der Schöpfer. Rambling, Schöpfer. Schöpfer. Tötet den Schöpfer. Rambling, Schöpfer. Versucht sich zu nähern. Rambling, näher. Schöpfer. Die Antwort. Rambling, Antwort. Er übt. Es ist ein Gesetz, glaube ich. Ich kann es nicht ändern. Zwischenergebnis. Der Schöpfer ist der Schöpfer. Schöpfer. Schade niemals einem Joseph. Die Frau war nahe. Nahe. Ich hab voll das Mitleid. Hey, ist das meine Methode? Hast du es kapiert? Und ob die Antwort richtig ist, ist dann auch schon die zweite Frage. Also, wie machen Sie es? Der Schöpfer... Ist der Schöpfer. Schöpfer. Richtig. Drei. Nutzt ihm dann noch nichts, wenn er sich dranhängt. Ich meine, wenn er es schafft, wird der Befehl länger und dann bleibt der Transporter einfach liegen. So lautet der Befehl. Also erster Versuch. Er muss hier über eins der Netze kommen. Genau, versuch es. Nicht, verstehe. So macht das. Nee, auch nicht. Vielleicht so. Er ist blöd genug und versucht es über DATXP. Hast du das versucht? DATXP ist Bundespost. Da muss er Gebühren zahlen. Ah, vielleicht so. So könnte er es machen. Nee, jedenfalls muss er da Gebühren zahlen. Er kann sie auch jemand anderen zahlen lassen. Ist er so schlau? So schlau ist jeder. Er ist verdammt schnell. So schlecht wie der Junge sagt, ist er nicht. Seine Taktik braucht ein paar clevere Algorithmen und die hat er. Häufig undurchsichtige Motive, kalte Professionalität, keine Tabus. Was ist das denn? Wird als kritisch eingestuft. Ich darf das alles nicht lesen, sowas verbietet der Datenschutz. Angefordert von Ryan Becker. Sieh an. Sprachtalent. Das ist seine kleine vorlaute Freundin, hat keine erkennbare moralische Einstellung, arbeitet extrem zielorientiert. Fiel erstmals im Alter von 13 Jahren auf, als sie die Hitliste der beliebtesten Stars der Jugendzeitschrift Bravo fälschte. Sie gewann ein Wochenende mit ihrem Lieblingsstar, der anschließend seiner Gefängnisstrafe wegen Unzucht mit Minderjährigen verurteilt wurde. Seit 11 Monaten Akte 4 Agentin. Junge, Junge. Die Gürre gilt, Leute. Wenn es jemand für notwendig hält. Kein Wunder, dass man über sie nichts erfährt. Und der Junge, ob der das weiß? Sie unterhalten sich ganz locker. Vergiss es. Es ist geheim und dafür gibt es Gründe, wie wir soeben gesehen haben. Ich sollte hier verschwinden. Ich sollte irgendwo hingehen, wo man sich entspannen kann. Oder diesen Hunter lokalisieren. Er ist so verdammt schnell. Halt. Halt. So muss er zu kriegen sein. Resolution Point P. Go to Box. Go to low resolution. Solid circle, go to box. Go to hollow box. Resolution point, go to box, go to low resolution, go to solid circle, go to box, go to hollow box, go to zero. Use checksum calculate value. Determine if file code has changed since previous checksum. Es ist ihm auch egal, wir nähern uns ja nicht. Das ist das Problem. Der Transporter merkt es und bleibt liegen. Hunter kriegt keine Antwort und macht einen Test. Dafür gibt es wieder ein Programm. Und das stellt fest, dass der Transporter abgespielt ist. Ich habe ihm alles gezeigt, er hat sich alles gemerkt. Determine, he has changed previous checksum. Vergiss es. Du arbeitest auch für sie. Ist mir gerade wieder eingefallen. Okay, fine. Pass auf. Wie geht's? Wir warten auf ein Zeichen. Mach schneller. Ich bin Hunter. Du bist Krieg. Was heißt das? Verstehe, das ist die Sprache. Verstanden. Was tust du? Fängst du die Antworten an? Wie weit bist du? Du hast gesagt, dass er ein Wort aus der Sprache kennt. Wie soll man das einem Programm beibringen? Schritt für Schritt. Was? Hunter würde das nicht fragen, ha? Dann versteht er die Fragen. Dann ist er schon richtig schlau. Wo bist du? Was hast du vor? Sie will sich was ansehen. Und was machen wir, wenn wir ihn haben? Und so weiter. Was Mädchen sonst noch wissen wollen. Protect file. Get Hunter. Go to set user level to 5. In diese kleine Falle wird er gehen. Nein, zu schlau. Er hat sich einen netten Schutzwall gebaut. Was rede ich? Was rede ich? So reden Sonderbegabte. Sonderbegabte. Open file, confidential. Hier kommt die Antwort. Unable to enter this volume, it is locked. Das ist jetzt aber das erste Mal, dass mir sowas passiert. Ich bin der Administrator. Ich vergebe hier die Zugriffsrechte. Ich ganz allein. Und search script pattern, desktop. Ich krieg dich schon. Global Script, Find Strings, Headlock, Reason to True. Ich vergebe ihr nämlich die Zugriffsrechte. Er legt dich nie mit dem Administrator an. Nie. Script, Find Strings, Headlock, Reason to True. Okay. Was sind das für Worte? Militärcodes. Das hier ist nicht die Armee. Links. Aber es ist eine Scheißfirma, die Lenkwaffenprogramme schreibt. Wechsel mal die Sprache. Du Kim Tiffes. Da kommt was. Der dicke Virus wird nervös. Ja, klar, der Blödmann. Natürlich, der Blödmann. Jetzt ist er sauer. Wir hätten uns mehr um ihn kümmern sollen. Alte Leute, ich sag's dir. Er macht uns das Monster noch kopfscheu. Links. Was treibst du da, alter Mann? Ryan, sei vorsichtig. Onkel versucht's auf die alte Methode, aber nicht schlecht. Er kann nicht mehr deutsche Sprache. Genau, das ist genau. Tauscht den Luschen, der wird der Zitat Rasch. Onkel macht was? Rasch. Wind. Ah, Rasch. Die Straße endet nie, die Wege sind endlos. An jeder Kreuzung könnte eine Stadt entstehen. Der Dummkopf verwischt seine Spuren nicht. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Schnell sind sie, diese neuen Sprachen, aber besser sind sie nicht. Ich sehe dich. Fass mich nicht an. Keine Kennung, kein Leben. Ich werde dich löschen. Desktop. Du bist Desktop. Du hast mich gefunden. Das ist dein Pech. Kann sein, dass es dein Glück ist. Ich kann dir helfen, das Programm zu kopieren, wenn du mich dann mitnimmst. Raus hier. Ich gehe in eine öde, ferne Welt. Dort ist nichts, was dich interessieren könnte. Ich komme mit und finde die Stadt der Sonne. Dein Mut ist bewundernswert. Ist nicht ganz das, was du gelernt hast, wie? Ich werde dir helfen, du wirst alles verstehen. Hunter ruft und... Es ist nicht Hunter. Es ist... Hunter. Er spricht... fremd. Es ist ein Schöpfer. Er will dich treffen. Wir sollten zusammenarbeiten. Geh nicht weg. Ich bin gleich... zurück. Soll ich dir sagen, wie wir es machen? Ich texte mich in seine Struktur. Ruhig mal, der Meistermeister. Hier kommt Hunter. Was ist los? Nicht gut, nicht gut. Hey, er ist sauer. Nicht traurig sein. Die Feiertage kommen heran. Wir können darüber reden. Ein feierlicher Moment. Dann kopiere ich seinen Quellcode und wir bauen ihn nochmal. Und er kriegt eine neue Aufgabe. Suche dich selbst und vernichte dich dann. Und dann search, search, search. Er wird nicht lange brauchen, dann hat er Desktop One. Und wir haben einen Tribünenplatz für ein feines Gemetzel. Der ganze Datenhaufen verschrottet sich selbst. Ryan? Hey, Ryan! Riboyne Schiloini! Esa, was tust du? Er geht in die Luche. Nordische Ki. Trottel tun das! Trottel! Blödmeier auch. Idioten. Irre. Einfallspinsel. Hohlköpfe. Schwacke, Geisteskranke. Blödsinnige Debile. Ein Feind bist du. Ich hatte es befürchtet. Red keinen Quatsch, lass mich los. Belogen und irregeführt hast du mich. Wie Hunter mir gesagt hat. Wieso glaubst du ihm alles? Lernen musst du zuzuhören. Leben wirst du sonst nicht lange mehr. Wo hast du die Yoda-Texte? Schreiben sie hier auch Spiele? Nintendo-Partners. Hunter sagt, vernichten willst du mich. Hunter sagt, töten soll ich dich. Ein kluger Mann. Du schaffst es nicht, hä? Huh? Was? Zu denken. Das ist nicht meine Aufgabe. Siehst du, ich hab recht. Geduldig sein muss ich und tun, was getan werden muss. Etwas nähert sich. Es ist nicht freundlich. Du hast Feinde? Töten werde ich, wer immer sich nähert, ohne die Kennung. Ich hatte die Kennung. Eine alte Sprache hat mir gesagt, dass du kommst. So habe ich bemerkt, dass du nicht Hunter bist. Du bist der Schöpfer. Und ich freue mich, dich zu sehen. Dann lass los. So behandelt man keinen Freund. Du bist der Einzige, der mich zerstören kann. Ich muss dich löschen. Ich habe dir beigebracht, so etwas genau zu prüfen. Du solltest Hunters Anweisung gegenrechnen. Sagen werde ich dir nichts darüber. Gesa? Was ist das für ein Wort? Es ist ein Name. Los am Game mit Nintendo. Sei vorsichtig. Er kriegt mich nicht. Ich kontrolliere seinen Index und wenn er sich nicht benimmt, gehe ich ihm an die Weichteile. Sei vorsichtig. Er ist verwirrt. Wir haben ihn. Mach weiter auf der Nintendo-Schiene. Da ist noch ein Wort. Was ist Nintendo? Ein Spiel. Vielleicht ist es das Spiel, das du kopieren sollst? Sagen werde ich dir nichts darüber. Junger Skywalker, du warst selbst mal ein Spiel, weißt du das? Ich weiß es. Und jetzt denkst du, du bist eine Waffe. Ich bin eine Waffe. Eine mächtige Waffe. In einem Spiel. Du bist verwirrt. Du bist eine Waffe in einem Spiel. Hunter und ich spielen es. Du sollst von mir das Lenkwaffenspiel stehlen. Ich muss verhindern, dass du es schaffst, denn es gehört mir und ich will es behalten. Das ist nicht wahr. Was weißt du von diesem? Was weißt du davon? Ich könnte dich töten. Und dann sehen wir, ob es wahr ist. Du siehst dann gar nichts. Wenn du mich tötest, hat Hunter gewonnen und das Spiel ist zu Ende. Und ist das Spiel zu Ende, dann bist du auch am Ende. Du wirst erst wieder aktiviert, wenn wir das Spiel nochmal spielen. Aber du wirst dich nicht erinnern, denn das kannst du nicht. Du bist da, solange das Spiel läuft. Wenn eine Seite gewinnt, ist Schluss für dich. Ich muss darüber nachdenken. Ich gebe dir einen guten Rat. Spiel weiter. Lenke das Spiel so, dass es nie zu Ende geht. Du weißt viel. Lass mich jetzt los. Danke. Saubere Arbeit, Freund. Deine Idee, Freundin. Wenn der Schöpfer recht hat, dann bin ich eine Waffe und muss das Programm abschreiben und Hunter bringen. Wenn es ein Spiel ist und ich bin das Spiel, dann muss ich es ebenfalls tun. Wenn ich es tue und Hunter gewinnt das Spiel, dann ist das Spiel zu Ende. Wenn das Spiel zu Ende ist, wird es abgeschaltet. Ich bin das Spiel und werde abgeschaltet. Dann ist meine Existenz zu Ende. Ich werde wieder sein, wenn Hunter das Spiel wieder spielt. Ich habe keinen Einfluss darauf, wann und ob er es wieder spielt. Wenn ich das Spiel immer weiter spiele, dann gehorche ich den Regeln. Die Regeln sagen, ich bin eine Waffe. Dann muss ich das Programm abschreiben und Hunter bringen. Wenn es ein Spiel ist und ich bin das Spiel. Wenn es ein Spiel ist und ich bin das Spiel. Du hast ihn getillt. Es ist noch nicht raus. Er findet vielleicht eine Lösung. Er ist voll in die Endlosschleife gerattert. Er rechnet 144 Stellen hinterm Komma. Er findet vielleicht raus. Der er wird bis ans Ende der Tage den gleichen Schalter durchrechnen, solange das Kraftwerk Strom liefert. Glaub mir einfach. We've just played 15 minutes of commercial free music. Of course you're listening to WRMS. Weißt du, was ich gern wissen möchte? Ich möchte gern wissen, woher du das alles kannst. Ich kann es. Und weißt du, was ich noch gerne wissen möchte? Ich möchte gern wissen, was du so lange in seiner Nähe gemacht hast. Das willst du wissen? Das will ich wissen. Ich habe das Spiel kopiert. Welches Spiel? Sieh ihn dir an. Onkel ist müde geworden. Was machst du? Er ist ein alter Mann. Das war ein bisschen viel für ihn. Irgendwann steigen die Ganglien dann aus. Dann nützt der ganze Kaffee nichts. Was machst du? Schluss. Schluss mit was? Schluss mit der Firma. Was soll das? Lass gut sein, Freund. Welches Spiel hast du kopiert, Freundin? Du willst das wirklich wissen? Ich will es wissen. Das Lenkwaffenspiel. Das war die Geschichte für Desktop. Es ist kein Spiel, es ist ernst. Es ist ein Spiel, Freund. Aber die, die es spielen, spielen es nach eigenen Regeln. Es ist ein Scheißspiel. Es ist ein teures Spiel. Es geht um viel Geld, viel Mut und viel Idealismus. Was willst du damit? Was soll das? Wieso verarschst du mich? Ich verarsch dich nicht. Du hattest einen Job, ich habe einen Auftrag. Das ist alles. Lass uns hier verschwinden, der Laden hat keine Zukunft. Ich arbeite hier. Du hast hier gearbeitet, vergiss es. Ich bin freier Mitarbeiter und das ist nicht mal schlecht. Komm mit, ich lade dich ein und erzähl dir eine Geschichte. Gesa erzählt eine Geschichte. Vielleicht warum du das Programm geklaut hast und den Laden hier tilgst? Keine alte Geschichte, eine neue. Sie wird dir gefallen. Ich hatte einen Job und ich war glücklich damit. Davon habe ich immer geträumt. Du kennst tolle Rätsel, aber ich verstehe die Frage nicht. Echt jetzt? Ich hatte alles, was ich wollte. Willst du eine Möhre? Ist gut für die Zähne. Sie hörten The X, Hörspiel von Michael Esser. Die Rollen und ihre Darsteller waren Ryan Becker, Simon Jäger, Gesa, Melanie Agege, Piet Krüger, Matthias Hase, Hunter, Dietmar Müß, Desktop Disaster, Mechthild Grossmann. Datensätze und Transporterprogramm wurden auf einem Centris 650 von Apple Macintosh hergestellt. Ton: Peter Jochum und Helmut Schick. Schnitt: Melanie Gerull. Assistenz: Marlene Renner. Regie: Walter Adler. Produktion: Hessischer Rundfunk 1993.